Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Geldangelegenheiten. 1. Wie kann man eine online bestellte Ware umtauschen? Der Umtausch ist typisch für Modeartikel. Wenn sich erst nach der Lieferung herausstellt, dass das Produkt in der Größe nicht passt. Der Kunde ruft in diesem Fall bei der Verbraucherzentrale an und sagt, dass er die gelieferte Ware umtauschen möchte. Der Kundendienstmitarbeiter fragt nach der Kundennummer, die auf dem Lieferschein steht. Zur Identifikation muss man noch Namen und Adresse angeben. Der Artikel muss wieder eingepackt und zur Abholung hinterlassen werden. Das Versandhaus kümmert sich dann um die Ersatzlieferung. Ist die Rechnung schon überwiesen, hat der Kunde keine weiteren Aufgaben. 2. Warum sind Immobilien eine gute Geldanlage? Wenn Geld einen glücklich macht, will man es vermehren. Ich finde, es ist eine gute Idee, das mühsam Ersparte in eine Wohnung oder in ein Haus zu stecken. Häuserpreise und Mieten sind nämlich in letzter Zeit unheimlich gestiegen. Mit einem Immobilieninvestment kann man schnell reich werden. Wenn man eine heruntergekommene Wohnung kauft und sie saniert, lässt sie sich später für das Mehrfache des Kaufpreises verkaufen. Oder man entscheidet sich als Investor dafür, die Wohnung zu vermieten. In einer Universitätsstadt lassen sich kleine Wohnungen mit niedrigen Nebenkosten problemlos an Studenten vermieten. Es ist eine sichere monatliche Einnahmequelle für den Vermieter. 3. Welche Spartipps haben Sie für den Haushalt? Es gibt viele Möglichkeiten, wie man im Haushalt Geld sparen kann. Man sollte lieber einmal pro Woche einen Großeinkauf machen, statt täglich loszuziehen und viel mehr Geld auszugeben. Es ist empfehlenswert, im Supermarkt immer bar zu bezahlen. Statt essen zu gehen, kann man auch selbst kochen. Und es spart eine Menge Geld, wenn man sich saisonal ernährt. Kohl im Winter, Tomaten im Sommer. Man kann Leitungswasser statt Mineralwasser trinken. Und morgens sollte man auf seinen Kaffee to go verzichten. Stattdessen einen Thermobecher besorgen und den Kaffee selbst zubereiten. Ist der Abfluss verstopft, sollte man nicht sofort den Handwerker rufen. Vielleicht kann der Nachbar auch kleinere Reparaturen für uns erledigen. 4. Was sind die negativen Folgen der Konsumgesellschaft? Ganz gleich, wie man einkaufen mag, man darf die negativen Folgen der Konsumgesellschaft nicht außer Acht lassen. Besonders Jugendliche identifizieren sich gerne mit Produkten oder Unternehmen und vernachlässigen andere Bereiche des Lebens. Aus unserer Konsumgesellschaft resultiert oft eine psychische Erkrankung, die man ernst nehmen muss, die Kaufsucht. Kommerzialisierung entfernt die Menschen voneinander. Man wird egoistisch und neidisch. Das geht an Jugendlichen auch nicht vorbei. Es besteht die Gefahr, dass sie mehr konsumieren, als sie sich leisten können. Ein Grund, weshalb Jugendliche immer häufiger verschuldet sind. 5. Wie sollte Werbung sein? Werbung bemüht sich darum, potenzielle Konsumenten anzusprechen, indem sie ihre Bedürfnisse manipuliert und sie zum Kaufen anregt. Werbung ist ein ständiger Begleiter unseres Lebens, daher sollte sie in erster Linie auffällig sein. Werbung sollte im Interesse der Verbraucher über die Vielfalt des Warenangebotes informieren. Dafür ist es notwendig, dass sie einprägsam und spannend wirkt. Viele Werbespots im Fernsehen sind außerdem witzig, fast sogar provokativ. Sie zeigen eine Welt, die schön, bunt und freundlich ist. Besonders ältere Käufer lassen sich dadurch verführen, denn sie glauben alles, was in der Werbung steht.